Bestelle dein Haus. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben. Denn du wirst sterben, denn du wirst sterben und nicht lebendig und nicht lebendig bleiben. Denn du wirst sterben und nicht lebendig und nicht lebendig bleiben. Bestelle dein Haus.